Hören Teil 2. Sie nehmen an einer Fremdenführung durch das UNO-Gebäude in Wien teil und hören folgende Informationen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei den Vereinten Nationen in Wien. Mein Name ist Alex Ertl. Ich werde Sie die nächsten 1,5 Stunden durch das Vienna International Center begleiten und Ihnen etwas über die Arbeit der Vereinten Nationen und über die verschiedenen in Wien ansässigen internationalen Organisationen erzählen. Bevor wir beginnen, noch einige Sicherheitshinweise. Ab dem Sicherheitscheck werden Sie exterritoriales Gebiet betreten. Bitte tragen Sie Ihre Besucherkarten immer gut sichtbar. Fotos sind erlaubt, aber bitte fotografieren Sie kein Sicherheitspersonal und auch keine Mitarbeiter. Es gibt leider keine Möglichkeit, Jacken oder Taschen abzugeben. Die Organisation der Vereinten Nationen wurde am 24. Oktober 1945 von 51 Staaten gegründet. Sie hat derzeit 193 Mitglieder. Der jüngste Mitgliedsstaat ist der Südsudan, der 2011 beigetreten ist. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen heißt Ban Ki-moon. Der Südkoreaner trat 2007 sein Amt an und wurde 2012 für eine zweite Amtszeit, also weitere 5 Jahre, in seinem Amt bestätigt. Ban Ki-moon war in den 1990er Jahren südkoreanischer Botschafter in Österreich. Er kennt daher Wien sehr gut und spricht auch Deutsch. Die Vereinten Nationen haben insgesamt 4 Hauptsitze: New York, Genf, Wien und Nairobi. Das Wiener UNO-Gebäude wurde vom österreichischen Architekten Johann Daber entworfen und nach 6-jähriger Bauzeit am 23. August 1979 feierlich eröffnet. Es arbeiten heute etwa 4.500 Menschen aus ungefähr 120 verschiedenen Nationen hier. Ein Drittel davon sind Österreicher. Wie Ihnen vielleicht schon aufgefallen ist, hängen hier auf der Plaza die Fahnen der Mitgliedstaaten in alphabetischer Reihenfolge entsprechend dem englischen Namen des Landes. Das Vienna International Center, kurz VIC, ist das Zuhause für eine ganze Reihe von internationalen Organisationen. Der Schwerpunkt dieses Hauptsitzes liegt auf der friedlichen Nutzung der Atomenergie und der menschlichen Sicherheit. Atomare Sicherheit, friedliche Anwendungen von Atomenergie, Atomteststopps sind nur einige der Arbeitsgebiete, die in Wien im Mittelpunkt stehen. 2 Organisationen hier im VIC beschäftigen sich im Besonderen mit dem Thema Atomenergie und deren Nutzung. Es sind dies die IAEO, die Internationale Atomenergieorganisation, und die CTBTO, die Vorbereitungskommission des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen, kurz Atomteststopp-Organisation. Darüber hinaus gibt es hier auch die Organisation für industrielle Entwicklung, das Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, die Kommission für internationales Handelsrecht, das Büro für Weltraumfragen und die Internationale Kommission zum Schutz der Donau, um nur einige zu nennen. Hier in Wien finden pro Jahr ca. 3.600 Konferenzen und Tagungen statt. Pro Tag werden bis zu 20 Tagungen abgehalten. Unser Konferenzgebäude, das M-Gebäude, wurde 2008 zu den bisherigen Gebäuden hinzugefügt und bietet zusätzlichen Platz für bis zu 1.000 Konferenzteilnehmer. Die Delegierten, die zu den Konferenzen kommen, können ihre Reden in einer der 6 Amtssprachen der Vereinten Nationen halten: Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch. Unsere Dolmetscher übersetzen sie simultan in die anderen 5. Die 2 Arbeitssprachen der Vereinten Nationen sind Englisch und Französisch.